Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Da hat sich Google ja mal wieder was einfallen lassen. Ob ich das positiv oder negativ meine, ehrlich gesagt, ich bin mir tatsächlich selber noch nicht so ganz darüber im Klaren. Die App, über die ich heute rede, heißt Spaces im engen Kreis teilen. Und wie ihr wahrscheinlich euch schon gedacht habt, ist sie von Google. Ich spreche über die iOS-Variante. Ich glaube, also im Netz müsste es das auf jeden Fall auch geben. Android sicherlich auch. Schaut einfach mal nach. iOS-Variante, wie gesagt, Gratis-App. Versionsnummer 1.0.0 liegt vor, 58,7 Megabyte groß. Neben Deutsch, Französisch und Englisch werden alle möglichen Sprachen wie Finnisch, Griechisch, Italienisch etc. etc. pp. Unterstützt. Erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer und es gibt noch nicht genug Rezensionen im App Store, Kundenbewertungen, damit ich euch eine durchschnittliche Bewertung nennen kann. Jedenfalls sagt der App Store mir das so. Was ist Spaces denn nun? Ich lese einfach mal die Beschreibung vor und dann kommt meine eigene Meinung. Mit Spaces kannst du alles Mögliche in kleinen Gruppen teilen. Erstelle mit nur einem Fingertipp einen Space zu einem beliebigen Thema. Lade genau die richtigen Personen per Quicklink ein. Teile Inhalte mit Hilfe von Google Suche, Google Chrome, Google Fotos und YouTube. Unterhalte dich direkt neben den betreffenden Inhalten so rum. Finde alles ganz schnell über die Stichwortsuche, von Lerngruppen über die Wohnungssuche bis hin zu Wochenendausflügen und mehr. Mit Spaces kannst du ganz einfach genau die richtigen Personen zu einzelnen Themen zusammenbringen. Erstelle mit nur einem Fingertipp einen neuen Space und lade weitere Personen mit Hilfe von Quicklinks über SMS, E-Mail oder einen anderen beliebigen Kanal ein, also Twitter, Facebook etc. pp., ihr wisst schon. Durch die Integration von Google Suche, Google Chrome, YouTube und Google Fotos kannst du Artikel, Videos und Bilder ansehen und teilen, ohne die App zu verlassen. Du kannst dich sogar in Echtzeit direkt neben den betreffenden Inhalten mit anderen unterhalten. So bleibt das Thema immer präsent. Und falls du doch einmal etwas in deinem Space suchst, kannst du es über die Suchfunktion im Handumdrehen wiederfinden. Die App sieht erstens schön aus. Ihr startet sie, habt ihr schon eine Google-App unter iOS installiert, also Chrome oder YouTube werdet ihr wahrscheinlich haben und da eingeloggt sein, schlägt euch die Spaces-App gleich vor, euch mit einem entsprechenden Google-Konto automatisch einzuloggen, das wählt ihr aus und dann seid ihr drin, dann erstellt ihr euren ersten Space, das kann zu allem Möglichen sein, wie auch immer. Habt ihr den erstellt, könnt ihr die Themen hinzufügen. Das geht halt, ihr könnt irgendwie ein YouTube-Video gleich hinzufügen, einen Kommentar dazu schreiben, Entschuldigung, oder nur einen Text verfassen oder ein Bild aus euren Google-Fotos hinzufügen oder halt einen beliebigen Link oder sonst was, was man halt über die Google-Suche finden kann. Und das war's dann eigentlich. Also es wirkt auf den ersten Blick wie, als wenn man aus Google Plus nutze ich persönlich ja recht gerne. Wie heißt das da, die Kollektionen, kann man doch da einstellen. Heißt das Kollektionen? Lasst mich nochmal kurz schauen. Sammlungen. Die genommen hat und in die Spaces App gepackt hat und daraus jetzt sowas wie einen, ja, im Prinzip eher wie ein Messenger kreiert hat oder wie ein privates Facebook oder so. Facebook-Gruppen können die auch privat sein, ja, ich glaube schon, also da habt ihr das im Prinzip ja auch. Ich weiß nicht ganz genau, was man damit machen soll. Also es wird als Beispiel ja gesagt, irgendwie man ist auf einer gemeinsamen Reise und tauscht sich aus. Okay, das könnte ich mir noch vorstellen. Oder in meinem Fall, wir haben Familie in Deutschland, in Australien. Wenn jetzt jeder Google Spaces benutzen würde, könnte man darüber irgendwie Bilder teilen. Oder was weiß ich, wenn man in einem Hochhaus wohnt und jeder, der dort wohnt, Google Spaces nutzt. Dann kann man halt einen Space irgendwie für das Haus erstellen und alles Wichtige mit Veranstaltungen oder sonst etwas kann halt da drin landen. Also ich kann mir durchaus Dinge vorstellen, was man damit machen kann. Problematisch wird es einerseits, das kann man halt mit anderen Dingen auch schon machen. Ich meine, Leute nutzen wahrscheinlich eher, wenn sie bei Facebook sind, Facebook dafür. Oder man erstellt halt eine Gruppe oder so oder einen Raum bei Telegram Messenger oder WhatsApp oder sowas in der Art. Oder tatsächlich auch einen Kreis einfach bei Google Plus und halt Inhalte dann nur mit diesem Kreis. Also es gibt schon so viele Orte, wo man sowas machen kann, was Google Spaces sein will. Jedenfalls so, wie ich Google Spaces verstehe. Ja, und das zweite Problem ist natürlich, wenn Leute irgendwo anders sind, nehmen wir als Beispiel, Gegenbeispiel Facebook, die zu so einem neuen Dienst rüberzuziehen, obwohl die meisten Leute ja wahrscheinlich eine Google-Mail-Adresse haben oder ganz viele jedenfalls, weiß ich selber aus dem Bekanntenkreis, wie abgeneigt Leute sind, einfach einen neuen Dienst zu nutzen, sie von WhatsApp zu Threema wechseln, als anderes Beispiel. Ja, also was bleibt festzuhalten? Vielleicht eine interessante Idee, die meiner Meinung nach ein bisschen spät kommt. Wie gesagt, kann man an anderen Orten auch machen. Und aber die App und das Icon auf dem iPhone sehen gut aus. Und ja, 58,7 Megabyte groß. Ich glaube, ich lasse es nochmal auf dem iPhone. Vielleicht finde ich dafür noch einen Verwendungszweck. Und ansonsten ist das leider einer dieser Google-Dienste, den ich... ja, wo ich nicht wirklich weiß, was die für eine Existenzberechtigung haben, sage ich es mal so vorsichtig ausgedrückt. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.